Deutschlandfunk, Rock etc. Es hat den Anschein, als würde Mark Eitzel sich am liebsten verbergen. The Invisible Man, der unsichtbare Mann, hat der amerikanische Sänger seine letzte CD genannt. Im Gespräch verhält er sich entsprechend. Er reduziert die Wirkung seiner Songs. Er versucht, den Eindruck zu erwecken, er sei kein guter Musiker. In der Rockmusik eher fehl am Platz. All das entspricht natürlich nicht der Realität. Mit seiner ehemaligen Band American Music Club und auch jetzt als Solist produziert Mark Eitzel Musik, die modern, inspiriert klingt und einen Künstler zeigt, der voller Sensibilität, voller Energie ist und genauso Freude wie persönliche Erfüllung in seinen Kompositionen findet. Hören Sie eine Sendung von Paul Baskerville. Some build coffins, some drink coffee, some sing and dance. Some come with caterpillars and some propellers, some throw a lance. Some hide their faces, have deep feelings, always make big decisions. Some take painkillers, turn into vampire, watch television. It is important to achieve to proclaim your joy. Yeah, it is important throughout your life to proclaim your joy. Some keep bunnies and some pump tummies and some court disaster. Some wanna be a slave and some wanna be your master. And some are big wheels, some are big whiners, some are talented. And some got the borders, some scan the skies, some bake the bread. It is important throughout your life to proclaim your joy. Yeah, it is important throughout your life to proclaim your joy. Some throw spanners and some make banners and some are frozen. Some are entertainers, some lift operators and some are chosen. Some wield mallets, some weld rivets, some are sloppy. Some give you heaven, some eternal damnation, some make you happy. It is important throughout your life to proclaim your joy. Yeah. Some hold the discus, some hide in disco. Some are too hot to be cool. Some are born in a blast, some live in a cast. Some never leave high school. Some are uncaring, live their life staring down through telescopes. Some train monkeys, some blame flunkies, some only eat soap. It is important throughout your life to proclaim your joy. Yeah, it is important throughout your life to proclaim your joy. Some slam battles, some save labels, some hate and murder. Some live in a coal mine, some packed in brine, some in a blender. Some are good at selling, some are good at spelling the word never. Some are ruled by money, some are wrapped like a mummy, some live forever. It is important throughout your life to proclaim your joy. Yeah, it is important throughout your life to proclaim your joy. It is important throughout your life to proclaim your joy. It is important throughout your life to proclaim your joy. Das war Mark Eitzel, Proclaim Your Joy von dem aktuellen Album The Invisible Man, der unsichtbare Mann. Er ist schon seit 1995 ein Solokünstler. Eitzel hat schon diverse Soloplatten veröffentlicht. Das neueste Werk ist auf dem Matador-Label veröffentlicht worden. Er betrachtet sich zwar als Solokünstler, aber er arbeitet schon mit Musikern zusammen und geht mit einer Begleitband auf Tour. Eitzel war früher Mitglied der Band American Music Club, die 1986 in San Francisco ins Leben gerufen wurde. Es war bezeichnend bei American Music Club, dass die Gruppe nicht im geringsten trennbewusst war. Yeah, because we tried to tour with those with that music and all the other bands that were on the circuit in America at the time were all, you know, Replacements or Husker Du or that kind of like very very after the fact punk music. Sicher, wir versuchten mit unserer Musik damals auf Tour zu gehen. Geradlinige Punkbands wie The Replacements und Husker Du waren angesagt. Wir spielten akustische Gitarren und sangen leise. Heute ist es anders. Man findet es normal, zum Will Oldham-Konzert zu gehen und ruhig zuzuhören. Wenn man damals keine Rockmusik spielte, hieß es, was wollt ihr hier? Wir reagierten mit einer, ihr könnt uns mal Haltung. Allerdings konnten wir sowieso nicht gut rocken. Wir haben es versucht. Wir redeten uns ein, dass wir zu schlau für Rockmusik seien. You know, we always pretended that we were always pretending to be very smart people. Too smart for that. Das war Last Harbor von dem American Music Club von dem Album California. Mark Eitzel ist Amerikaner, aber er verbrachte den größten Teil seiner Kindheit in England. Das erklärt vielleicht, warum er sich fehl am Platz fühlte, als er als junger Erwachsener nach San Francisco zog. When I grew up in England, it was the beginning of the punk movement, you know, and I moved to America and I was in a punk band. Ich wurde von der neuen Punkbewegung in England geprägt. Als ich nach Amerika zog, war ich prompt in einer Punkband. Als Hardcore anfing, lehnte ich ihn ab. Ich dachte, Hardcore-Punk sei rassistisch, antihomosexuell und verkörperte alle unangenehmen, faschistoiden amerikanischen Tendenzen. Hardcore-Punk ging auch mehr um Attitüde als um wirklichen Inhalt. Ich verabschiedete mich davon. Meine Attitüde war aber sehr britisch. Als ich American Music Club ins Leben rief, war die Band nicht im geringsten amerikanisch. Wir waren alle große Joy Division Fans. Wir nannten die Band American Music Club, um klarzumachen, dass wir Amerikaner waren, weil fast alle Hits der Zeit aus Australien und England stammten. Alles, was wir taten, war eine Geste gegen das, was populär war. Unser Hauptziel war absolutes Engagement. Wir dachten, es geht um den Augenblick. Wenn du singen willst, dann richtig. Lass dich niemand langweilen und langweile dich selbst nicht. Das haben wir geglaubt. You know, you, if you're going to do it, if you're going to be in the moment, if you're going to be in the moment, if you're going to sing, fucking sing. Don't let anyone get bored and don't be bored yourself. That was what we believed in. Take the velvet line for comfort. High above the water, feel disconnected and free. Just can't run from. I travel in secret. I know they're pursuing me. Out in the falls represents a reaper. After is after. Night's work is done. Just a horizon, hiding from heaven, another frozen. Watch the ship hold to its course as a night. I'm lost at sea, going through emotion. Gave all my passion to the ocean. She holds it for me in reserve. My world is gone into remission. Love's a tragedy that I don't deserve. She said, you only grow in love. She said, soon enough you'll be gone and she can have you. But until then, until then, you're mine. I watch you hold to a course as an act of devotion. In her eyes, an act of devotion. And me, I'm lost in her hands, going through emotion. Shore far away off the port side. Shore far away off the bow. off the starboard side. Shore far away from now. The Confidential Agents von dem American Music Club von dem Album Everclear 1991. Mark Eitzels Bescheidenheit ist sehr angenehm. Ich bekam im Laufe des Gesprächs den Eindruck, dass er American Music Club für eine normale Country-Rock-Band hielt, die ab und zu mal ihre besonderen Augenblicke hatten. Er betrachtet schon Kunst als eine Annäherung der Wahrheit, aber er glaubt nicht, dass man sie durch eigenen Ehrgeiz erreichen kann. Eitzel findet nicht, dass American Music Club im Laufe der Zeit besser geworden war. I never heard that part of it. I never saw that happen. Ich habe es nicht mitbekommen, dass wir kompetenter wurden. American Music Club waren komische Typen ohne jegliches Selbstwertgefühl und wir waren nicht wirklich von unserer eigenen Musik überzeugt. Wir haben angeblich so viele andere Leute beeinflusst. Wir sind selber angeblich im Laufe der Zeit künstlerisch gewachsen. Ich glaube, man wächst nicht künstlerisch. Man kann aus Versehen zur Wahrheit gelangen, aber nicht mit einer bewussten Haltung. I don't know if you can really do it with any kind of conscious effort. I don't think that's what it's all about. Mark Eitzel bekam schnell den Ruf, ein Melancholiker zu sein. Seine Texte handelten oft von emotionalen Krisen und die Songs zeigten eine Sensibilität, die überreizt, überfeinert rüberkommen konnte. Es war im übertragenen Sinne, als ob American Music Club manchmal das Gleichgewicht behalten konnten und manchmal nicht. Wie beurteilt Eitzel das Ganze im Nachhinein? Er wertet sich selbst gerne ab. Ich sehe schon aus, als ob ich ernsthafte Schmerzen habe, wenn ich singe. Aber ich sehe immer so aus. Manchmal denke ich gerade dran, dass ich meine Wäsche waschen muss. Aber ich schaue dabei ganz gequält aus. Wir versuchten als Band als Gegenreaktion zu diesem ständigen Gesichtsausdruck von mir, möglichst lustig zu wirken, aber haben damit eher den tragischen Eindruck noch gesteigert. Die Rezensionen lauteten zum Beispiel: Die Songs sind beklemmende Erzählungen von Niederlagen und Verzweiflung. Man kann es also den Leuten nicht vorwerfen, dass sie die Platten nicht kauften. Wer möchte sich so einen Scheiß anhören? You know, who wants to buy that shit? On a sign that's up all night shivering. On a sign that's up all night free. One that shines on the oasis that leads a man to drink. Drunk on the kind of applause that gets louder. dinosaurs. The rules of dreamland in cotton wool and cement. Well, it's never what you want. American Music Club mit Gratitude Walks von dem Album Mercury 1993. Nach dem San Francisco-Album 94 trennte sich die Band. Es gab keine spektakulären Gründe, sie waren voneinander einfach müde. Eitzel war auch im typischen Alter für einen Neuanfang. Ohne Musik könnte er aber nicht leben. Getting nearing 30 and going like, where the fuck, what the fuck am I doing playing music, you know? And then I will do this till the day I die, even if I do suck. Ich war fast 30 und überlegte mir, warum mache ich überhaupt Musik? Jetzt weiß ich, ich werde Musik machen, bis ich sterbe, egal wie schlecht ich bin. Die Alternative wäre damit anzufangen, Waffen zu sammeln. Und ich würde anfangen, in Schnellimbissen herumzuhängen und Amokläufe werden. Man fühlt sich älter, wenn man älter ist, ganz klar. Der Körper fühlt sich anders. Ich mache mir keine Illusionen. Ich weiß, dass Rockmusik was für junge Leute ist. Ich soll sie nicht mehr machen, aber ich schreibe immer wieder Songs. Ich entwickle mich schon als Songwriter und habe ohne großen Erfolg lange überlebt. Ich mache jedenfalls weiter. I don't really, I guess I've survived this long without success. You know, I've had some, but I'll continue. Can you see what the world is? It pulls you on, it tricks you that it's always a spring morning. And you even say, well, another man's hell could be my heaven. And you say, if this is being blind and wrong, give me more and more. And you say, let me light up the hand and let me pull the truth through. But if the truth don't make you happy, what will you do? The truth is that I'm happy when I'm with you. Can you see, can you see, can you see, can you see what the truth is? It's a place where you can hide from a moldy old skeleton costume. And so you're flying like a moth out the streetlight, but it's too late. You're bumping wings with far too many others, wearing your outfit that you chose from your endless supply of reflections and self-disgust. And you don't have any belief in what's worth your love and trust. And you scatter your riches like a mirror ball that's covered in dust, with the vain understanding that some of the light would stick. And invest your moth-like face with wisdom from another world. But instead, all that shows are wrinkles and a tick around your compound eyes, filled with a fond history of ecstasy and alibis. Can you see, can you see, can you see, can you see what the world is? It pulls you on, it tricks you, that it's always a new spring morning. But I know that all you want is to leave behind the color blue. And if the truth won't make you happy, what will you do? If the truth won't make you happy, what will you do? that I'm happy when I'm with you. The truth is that I'm happy when I'm with you. Das war Mark Eitzel mit Can You See von dem neuen Album The Invisible Man. Alles hängt jetzt von ihm selber ab. Er ist ein Solokünstler und trägt die Verantwortung. Er macht immer weiter, ohne Rücksicht auf Verluste. Karrieregedanken hat er schon, aber als echter Künstler kann Eitzel seine Musik nicht manipulieren. Er muss mit dem Ergebnis leben. Kann er die Qualität seiner eigenen Musik selbst einschätzen oder nicht? Es ist schwierig, subjektiv und objektiv gleichzeitig zu sein. Als ich die Songs für dieses Album komponierte, war ich immer wieder bis 5 Uhr morgens beschäftigt, aber ich weiß dennoch nicht, was ich wirklich da mache. Wenn ein neuer Song entsteht, weiß ich in dem Moment nicht, wie man die Musik einordnen würde. Mir ist schon klar, dass meine Musik nicht cool ist. Ich versuche sie nur für mich cool zu machen und vergleiche mich mit niemandem. Ich mache mir aber schon Sorgen darüber, warum ich nicht cool bin und wo ich hingehöre. So, no, I don't know where I fit in. I worry about it, though. Sure. Das neue Album bietet viele Songs mit Texten, die fast zu gut für die Rockmusik sind. Er sollte eigentlich einen Roman schreiben. Er singt wie jemand, der eine Geschichte vorliest. Die neuen Songs sind viel komplizierter als die alten Sachen. Die alten Platten waren schon transparenter und eindeutiger. People say, well, how come you don't make an album like California anymore? Well, nice. Or Engine. And I say, well, because... Leute fragen mich, warum machst du eine Platte wie California oder Engine nicht mehr? Ich sage, meine Eltern sind in der Zeit gestorben und ich habe keine anderen Eltern mehr, die sterben können. Ich thematisiere seelische Schmerzen nicht absichtlich. Ich möchte nicht, dass irgendjemand Schmerzen leidet. Ich bin nicht bereit, dafür zu werben, dass das die beste Weise sei, um einen Song zu schreiben. When the boy with the hammer in the paperback stands up to chew, and you stand up to chew. That boy really knows how to accessorize. It's the best look that we've seen all year. And he raises his hammer at the magic dagger, gets all mad, says I should be in Vegas. Says you don't need to know how to breathe fire to see a hunger for pain. That's And then the Mill Valley man tap dances to Midnight Cowboy. And suddenly there's sirens outside. But it's always someone's family home burning down next door. Don't worry people, no need to hide. And then the Colonel starts playing tambourine. It was so funny, we were of the pain of the family next door, too fucked up to feel anything. And if that's what you want, if that's what you want, if that's what you want, well, it's nothing. The boy He says, bring me the head of Alfredo Garcia. Staring at the stripper, reflecting only sky. But he was really homeless, he only used the hammer to smash the windows of the parked cars on his way home. That looked back at him in accusation and said, no one's gonna catch you when you fall all alone. The Boy with the Hammer in the Paper Bag von dem neuen Album von Mark Eitzel, The Invisible Man. Es gibt schon schräge Songwriter, die großen Erfolg haben, wie Nick Cave zum Beispiel. Solche Musiker erreichen aber auch einen Punkt in ihrem Leben, wenn sie glücklich und zufrieden sind. Nick Cave erzählt im Moment, wie glücklich verheiratet er sei. Was passiert dann mit der Kunst von Nick Cave oder Mark Eitzel? Ihr Kreativität basiert so oft darauf, dass sie sich über das Leben beschweren. Eitzel weicht ein bisschen aus. I'm sure that he finds a lot of ways to fuck up his life, you know. I think he did a similar interview with his wife. I'm sure that she'd tell him. Ich bin sicher, dass Nick Cave noch schafft, sich das Leben schwer zu machen. Man bräuchte bestimmt nur seine Frau fragen. Ich halte viel von Nick Cave. Er ist ein unglaublich großzügiger Künstler. Er gibt immer alles von sich. Er ist wie Tom Jones. Ich sah Nick Cave in San Francisco spielen. Es war eines der besten Konzerte, das ich jemals gesehen habe. Sein letztes Album bestand aus Liebesliedern. Ich fand das Album überzeugender als viele der älteren Platten. Sicher, das Album war nicht so explosiv, experimentell oder gefährlich wie die alten Sachen. Aber wenn man ein tolles, altes Album von ihm hört, wie Your Funeral, My Trial, klingen die Stücke veraltet, bis auf die Coverversion, die zeitlos wirkt. What a great record, but the best track, the track that lasts... For me, is the last one, the cover. Yeah, they can take me away. that I'll be sitting here for the rest of my life. But I don't really care. I shot my wife. Cave mit Long Time Man von dem Album Your Funeral, My Trial 1986, eine Coverversion eines Tim Rose Songs. Mark Eitzel übt zwar gerne Selbstkritik, ist gerne selbstironisch, aber letztendlich ist er doch überzeugt von sich und von seiner Berufung. Ich bin schon stolz auf einige meiner Songs. Ich kann einen Song schreiben und für 3 Tage high sein, weil ich weiß, ich habe die Welt verändert. Wenn man nicht als Künstler überzeugt ist, dass man die Welt verändern kann, soll man es lieber lassen. Das war Rock etc. mit einer Sendung von Paul Baskerville.